deine Mutter wollt es nicht. So bleibe weg, mein Schatz, tu ihren Willen. Ach, Liebster, nein, tu ihren Willen nicht. Besuch mich doch, tu's jetzt trotzdem schon.